so glücklich, so glücklich, so glücklich. Ich fühle mich augenblicklich so glücklich wie noch nie. Ich könnte vor Glück zerspringen, zerspringen, zerspringen. Ich möchte ewig singen wie eine Melodie. Tralalala, tralalala, Kinder, ich bin ja so froh. Tralalala, tralalala, wäre es doch nur immer so. Ich bin ja heute so glücklich, so glücklich, so glücklich. Ich fühle mich augenblicklich so glücklich wie noch nie. Ich bin ja so froh. La la la la, la la la la. Wär's doch nur immer so. Kinder, ich bin ja so froh. La la la la, la la la la. Wär es doch nur immer so.